Die idyllische Kartause von Trisulti liegt etwa 100 Kilometer südöstlich von Rom, ein uraltes Kloster, vor über 800 Jahren erbaut. Die Mönche sind längst ausgezogen, bis auf einen, dafür ist jetzt Benjamin Harnwell da. Er ist Direktor einer ultrakatholischen Einrichtung, die sich Dignitatis Humanae Institut nennt. Man hat sich die Verteidigung der christlich-jüdischen Wurzeln der westlichen Zivilisationen auf die Fahne geschrieben. Bei Benjamin Harnwell klingt das so. Totalitäre Regime, Kommunismus, Faschismus, Nazismus verbindet, dass sie das Individuum als Einheit für sich völlig auflösen. Sie setzen auf das Kollektiv. Darum geht es in diesem Kampf. Das ist nicht nur theoretisch, akademisch. Es geht nicht darum, einfach nur etwas Nettes über die Kirche zu sagen. Die Beurteilung der wahren Natur des Menschen bestimmt die Art der Gesellschaft, in die wir leben. Das ist sehr wichtig. Sehr wenige sind sich darüber im Klaren. Steve Bannon hat das verstanden. Harnwell hat schon ein paar Bekehrungen hinter sich. Vor etwa 15 Jahren wurde er Katholik und ist inzwischen ein besonders konservativer Vertreter seiner Kirche. Und auch eine Begegnung mit Steve Bannon, dem Mastermind hinter dem Wahlerfolg von US-Präsident Donald Trump, war für ihn offenbar ein Erweckungserlebnis. Seitdem ist er Kulturkrieger, seitdem verbindet Harnwell und Bannon viel. Sie sollen täglich im Kontakt sein. Auf der Seite des Dignitatis Humanae Instituts steht ein Zitat von Bannon. Harnwell sei der smarteste Typ in Rom, heißt es dort. Er komme als Mönch daher, sei aber tatsächlich ein sehr harter Typ. Harnwell soll jetzt Bannon ausgerechnet in Trisulti den Weg bereiten. Das Ziel des ehemaligen Chefs des rechtsextremen Online-Portals Breitbart ist es, die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa zu einen. Vom alten, liberalen, freizügigen, grenzenlosen Europa soll da nicht mehr viel übrig sein. Er will den Nationalismus wieder in die Spur bringen. Und Harnwells rechtskatholische Kreise spielen dabei eine wichtige Rolle. In Trisulti soll eine Art Akademie entstehen, wo Rechtspopulisten geschult werden. Auch Bannon selbst will hier Seminare geben. Daniela Bianchi, die Abgeordnete in der Regionalversammlung war, will das Kloster als das erhalten, was es über Jahrhunderte war. Ein offener Ort, das heißt das Herz, die Identität der Kartause zu bewahren. Wenn ein Bannon oder sonst wer ankommt, sich an die Spitze einer emotionalen Bewegung setzt und daraus einen geschlossenen, dunklen Ort macht, dann steht das im Gegensatz zu dem, was da ist. Wir wollen das nicht zulassen, auch mit unseren geringen Möglichkeiten versuchen wir Widerstand zu leisten. Einen Protestmarsch haben sie organisiert, aber ob sie verhindern können, dass die Akademie entsteht, ist fraglich. Harnwells Institut hat das Kloster vom italienischen Kulturministerium für weitere 19 Jahre zur Nutzung überlassen bekommen. Dafür verpflichtet es sich zu renovieren. In der zuständigen Gemeinde Collepardi ist der stellvertretende Bürgermeister Vincenzo de Parasis vor allem daran interessiert, dass weiter Besucher kommen können und dass die Kirche für den Gottesdienst offen bleibt. Großen Widerstand gibt es hier nicht. Quello che si dice che i cittadini di Collepardo sono contrari. Wenn man sagt, dass die Bürger und die Verwaltung von Collepardi etwas dagegen haben, dann stimmt das nicht. Das kann ich garantieren. Wir haben etwas dagegen, sollte dort etwas Drastisches wie eine Schule für Populisten entstehen, aber dafür haben wir noch keine Anhaltspunkte. Vielleicht sollten Sie mal mit Benjamin Harnwell sprechen, denn der will schon im Frühjahr mit seinen Seminaren beginnen. Zunächst in Rom, weil in der Kartause Trisulti noch viel renoviert werden muss, aber auf jeden Fall noch vor den Europawahlen. Da setzt er klar auf die Rechtspopulisten. Diese populistisch-nationalistischen Parteien nehmen die jüdisch-christliche Grundlage der westlichen Zivilisation besonders ernst. Matteo Salvini will in Italien wieder Kreuze in öffentlichen Gebäuden aufhängen. Das machen nicht die Christdemokraten, die Linke, nicht einmal die Kirche. Viktor Orban ist ein ähnliches Phänomen in Ungarn. Daher kommt mein Interesse an den populistisch-nationalen Bewegungen. Und so könnte die bisher friedliche Kartause Trisulti zu einem gefährlichen Ort werden, für das alte Europa.